Und ich bin das musikalische Irrfahrt. Leipziger Liederszene Teil 3 mit Clemens Peter Wachenschwanz. Kabarett am Klavier, ein Südthüringer mit nordfränkischem Dialekt aus Leipzig. Derb subtiles Bauchkabarett mit viel Improvisation, brachial Baritonstimme, bis schier die Gläser zerspringen. Ne asseyez-vous à la première rue. Und von Seide ein weißes Chemie. C'est clair, bien sûr, je suis parisienne. Ah, die Leipziger Liederszene umfasste zu DDR-Zeiten weit über 80 Liedermacher. Man nannte Leipzig deshalb auch die Capitale du Chanson, weil die Leipziger Interpreten die meisten Preise zum Le Contest du Chanson in Frankfurt oder abfassten. Und vor allem, weil es eher eine inhaltliche, formelle und künstlerische Vielfalt gab. Mais c'est sûr, ils étaient mieux que nos interprètes. Mit der keine andere Ostmetropole aufwarten konnte, der Cretin Provincial. Durch die Sendung führt sie Andreas Bollenspiegel alias Dieter Kalka. Da sag ich wohl vom Wasser, dass es steigt. Echte Helden pinkeln gegen den Wind. Auch wenn sie dann die Begossenen sind. Echte Helden, das ist kaum zu glauben, sind hart wie Eisen und kacken Schrauben. Echte Helden kommen aus der Heldenstadt, kauen Wrigleys, haben Korn zum Brot so satt. Echte Helden sahen Kerzen rein und klar. Der Nikolai Kirche, ne? Echte Helden tragen Bitterfeld im Haar. Die echten Helden dieser Erde machten keine Märte, denn sie ritten 40 Jahre lang in den Untergang. Au. Schwarz-Rot-Gold die Brust, machen sich Heldmut und Revoluzzerlust. Echte Helden tun Nadelstreifen faxen, trotzdem wären sie weich, denn sie kommen aus Sachsen. Echte Helden stünden Jahre nur im Joch, weil alles weit und breit nach Steppe roch. Viele Jahre mussten sicheln sie und hammern. Echte Helden dürfen jetzt erst richtig jammern. Die echten Helden dieser Erde satteln die neuen Pferde und sie blasen ihren alten Marsch. Wo ist die Wand, wo ist mein Arsch? Clemens, du bist in Hildburghausen geboren, aufgewachsen in... Gleich am Berge oder gleich am Berg oder was ist das für ein Ort? Ja, das ist ein Wort. Gleich am Berg. Gleich am Berg. Das Dorf ist an den Berg hinangeklatscht in den Grünwald. Bei Römhild. Das sind alles so fremde Ortsnamen. Das ist, wenn man da hinguckt, eine fränkische Enklave. Und du bist dann vom Beruf her erstmal Automateneinrichter geworden, dann Diplomsportlehrer. Und warst von 1970 bis 75 Sportoffizier bei der Nationalen Volksarmee und bist heute noch Oberleutnant AD. Ne? Aber nicht finanziell. Aber wie kamst du zum Singen? Ja, das ist mir schon wahrscheinlich in die Wiege gelegt worden. Ich habe schon immer gerne gesungen und geklimpert am Klavier so ein bisschen. Und das war nicht durchzukriegen. Das habe ich dann durchgezogen eigentlich. 1966 bist du nach Leipzig gekommen. Entdeckt wurdest du als 39-Jähriger von der damaligen Chefin der Konzert- und Gastspieldirektion, Frau Ölschlägel, als junges Talent mit 39. Ja, ich war ja vorher Hochschullehrer gewesen und habe da auch zum Fasching gesungen. Clemens am Klavier, und da habe ich den Namen gekriegt. Ich heiße gar nicht Clemens, ich heiße ja Peter. Ach so. Ja. Ja, das war der Clemens am Klavier. Und als ich dann ein junges Talent war, musste ich ja da irgendwas draus machen. Und da habe ich gedacht, Peter am Klavier, das klingt scheiße, das kannst du nicht machen. Na. Und da habe ich den Clemens gelassen einfach. Clemens ist Künstlername. Wenn man so will, ja. Ich habe es aber nicht eintragen lassen. Ach so. Welche Leute hast du, als du entdeckt wurdest, noch kennengelernt? Da gab es doch diesen Schlagermann, Quermann oder so, da war doch... Ja, der hat mich in die heitere Premiere reingeholt, da wusste ich noch gar nicht so richtig, was ich wollte. Die hatten mich da vorsingen lassen, oder war dieses Vorsingen, ja. Und die Ölschlägel, die hat dann gleich mich dann zum Quermann, und das war also für mich, wie gesagt, ich konnte da nicht mit anfangen, ich habe da einfach was gesungen. Und du bist Autodidakt und eine sängerische Ausbildung hattest du bis dahin schon gar nicht. Wer hat dir dann letztlich Klavier und Singen beigebracht? Ja, an der Klavier war ein kleiner Anfang. Von der zweiten bis zur achten Klasse hatte ich beim Dorfkantor in meinem Heimatort. Der hat sich so ein bisschen das Geld verdient, noch ein bisschen nebenbei noch. Und aber ich habe dann immer weiter für mich geklimpert. Ich kam ja dann zum Studium, da war ja nichts mehr mit Unterricht oder wie auch immer. Ja, und Gesang habe ich dann angeboten gekriegt, Gesangsbildung bei diesem Talentesingen, Vorsingen. Da, in Leipzig dann ja, schon? Ja, da, als junges Talent dann. Und da hing doch dann der Ottwin mit drin? Ja, oder? Der Ottwin Quast war dort mit, und die Kommission bestand ja da aus Jürgen Hart. Und der Rainer Otto, also Jürgen Hart, Akademiker, und Pfeffermüller, der Otto, dann die ganzen Kulturfunktionäre, das war so 10, 12 Mann-Kommission, und die haben uns dort angehört, und dann hat man eine Einstufung gekriegt. Sonst konnte man ja gar nicht auftreten offiziell. Ja, wir hören jetzt den nächsten Song. Du als Diplom-Sportlehrer, muss man Diplom, ne? Ja, ja. Sport ist gesund, ja? Ja. Wir machen jetzt Sport ist gesund. Ja. Gott, nee. Mein Vater, ein Hotelportier, ging schwimmen einst im Tegernsee. Ich hab vom Strand gewunken, dabei ist er ertrunken. Mein Großpapa, ein Gasthauskoch, bestieg einmal das Jungfernjoch. Und fiel, weil er dort schlief, ein paar Kilometer tief. Mein Bruder war ein Jäger, eine Großwildjacht macht Spaß. Ich hab einen Bettvorleger von dem Löwen, der ihn fraß. Mein bester Freund war Taucher, der schläft am Meeresgrund. Und trotzdem sagen die Ärzte, und trotzdem schreibt die Zeitung, und trotzdem hört man überall, Sport ist so gesund. Ich selber habe auf mein Wort im Skifahren einen Weltrekord. Im Zeitraum von 2 Wochen brach ich mir 18 Knochen. Ich dachte, wenn ich Tennis spiele, dabei passiert bestimmt nicht viel. Ein Ball traf mich mit Schwung, huh, Gehirnerschütterung. Ich wandere gern und lange, denn Sitzen macht so fett. Da traf ich eine Schlange und wanderte ins Bett. Das Schachspiel ist ein stiller Sport, dabei saß ich mich wund. Und trotzdem sagen die Ärzte, und trotzdem schreibt die Zeitung, und trotzdem hört man überall, Sport ist so gesund. Doch letzthin denke ich dann und wann, wer weiß, vielleicht ist doch was dran. Man kann es kaum bestreiten, auch Sport hat gute Seiten. Das ist verständlich, denn ich bin verliebt in eine Sportlerin, die schwimmt und springt und raucht. Na, wer weiß, wozu man's braucht. Ich führ sie zum Souper aus und geh zum Tanz mit ihr. Und dann in ein Kaffeehaus und dann nach Haus zu mir. Bei mir zu Hause umarm ich sie und küsse ihren Mund. Na ja, das sagen doch auch die Ärzte, das steht doch in der Zeitung, man hört's doch heute überall. Sport ist so gesund, yeah. So gesund, yeah. So gesund. Au! Sport heil. Die Leipziger Liederszene mit den Chansonwerkstätten und dem Studiokeller als Bühne für junge Sänger hast du durchaus genutzt. Welche Leute hast du dort getroffen? Wer hat dir geholfen? Ja, das war in erster Linie, wie wir schon kurz erwähnt hatten, der Otwin Quast. Dann war Hansa Moller, die Bezirkskommission für Unterhaltungskunst oder irgend sowas war das. Dann war die KGD-Leute. Und ja, das war so das Erste. Dann habe ich halt angefangen, mal ein bisschen Programm zu machen. Wie muss man sich das vorstellen? Also KGD war Konzert- und Gastspieldirektion, das war ja. So sozusagen ein Vermittlungsbüro. Wie muss man sich das vorstellen? Haben die dir die Texte geschrieben? Haben die dich zu irgendwelchen Ausbildungen geschickt? Oder haben die gesagt, ey, das geht gar nicht so? Wie ist das konkret abgelaufen? Ich hatte ein kleines Programm, da hatte mir der Otwin schon geholfen. So 20 Minuten, um dort beim Talente-Vorsingen dort aufzutreten. Also der hat dich da fit gemacht sozusagen. Und der hat mir Informationen in der Form von Schallplatten von Georg Kreisler gegeben. Und der hat mir sehr gefallen. Mir war da kein Begriff. Im Osten ja auch nicht so bekannt, bei uns in der DDR. Und ich habe dann die drei blauen Augen zum Beispiel gesungen. Und da gab es eben auch Kritik, sagen, du kannst ja richtig, ja, den Kreisler, der ist so toll, das kannst du nicht toppen. Aber ich habe es auf meiner Version gesungen und dann hat man das auch abgenommen. Und Stimme, weil du gefragt hattest, da haben die mir bei diesem Vorsingen den Vorschlag gemacht, eine Stimmbildung also zu finanzieren, wenn man so will. Und eine ehemalige Opernsängerin, die Ingeborg Rudolf, muss ich an dieser Stelle erwähnen, die hat mir 5,5 Jahre dann meine Stimme ausgebildet. Also die war damals noch nicht so gut wie heute, oder wie muss man sich das vorstellen? Nein, ich habe beim Faschingslieder singen, war ich nach 3 Abenden dann immer 14 Tage abgemeldet, weil die Stimme schön, weg war. Ja, ja. Das heißt, ich habe also Raubbau mit der Stimme gemacht, habe draufgedrückt und habe nicht die Muskulatur, die Stimme zur Verfügung hat. Bei jedem ist alles bei uns zurückentwickelt. Und die musste also wie beim Computer diese Fehlhaltung oder diese falsche Singen, dieser Raubbau, deinstallieren und die richtige Mittehöhe und Tiefen hat die mir dann installiert. Das hat insgesamt 2 Jahre gedauert. Wenn man jetzt deine Stimme hört, könnte man sich nicht vorstellen, dass du jemals Stimmprobleme hattest. Ja, das so eine entspannte Stimme wie dich gibt es ja sowieso relativ selten. Das ist das Endprodukt. Okay, das nächste, du hattest das schon angedeutet, das mit der Einstufung. Einstufung war in der DDR ein Spielausweis, Spielerlaubnis. Ohne das durfte man nicht auftreten, es sei denn, man ist in der Kirche aufgetreten. Also in der Kirche durfte man durchaus... Ja, und in der Kneipe konntest du auch immer ein Lied am Klavier rülpsen, aber nicht offiziell. Und dir haben die eine Einstufung als Berufsmusiker gegeben? Nein, nicht gleich. Es gab die erste Einstufung, Amateureinstufung, gab es 3 Stufen, die haben sie mir gleich die höchste gegeben. Und dann bin ich damit eben getingelt. Und die Szene, das heißt also die Liedermacher und alle, die auf der Bühne waren, Chansonsänger, die haben mir Mut gemacht, mit deiner Stimme, du kannst doch einen Berufsausweis beantragen. Und da hatte ich aber die Kulturbeamten gegen mich. Und irgendwann habe ich es dann trotzdem gemacht, nach einem Jahr. Dann hatte ich die Kulturbeamten überzeugt, dass ich das machen möchte. Und dann haben die mir gleich den Berufsausweis gegeben und dann hatte ich aber manche Sänger, die 4 Jahre studiert haben mussten oder Schauspieler gegen mich gehabt. Die haben gesagt, ja, da kommt einer daher, wir mussten 4 Jahre studieren und der singt ja einfach Lieder und erzählt und der kriegt auch einen Berufsausweis. Nun muss man aber sagen, ich habe das öfter erlebt bei den Werkstätten, dass diejenigen, die studiert hatten, die waren meistens schlechter als die Amateure, weil die haben ja in der Hochschule alles machen müssen. Ja. Und Chanson gab es ja eher eine Ausnahme. Und wenn du alles machen musst und sozusagen hier Kraut und Rüben, da kommt nicht viel bei raus. Nochmal auf den Couplet-Sänger ja. Zurückzukommen. Also man hat dich als Couplet-Sänger... Ja, man wusste ja nicht, wie ich einzuordnen bin. Ich durfte mich nicht Kabarettist nennen. Da hätte ich Ensemblemitglied von der Pfeffermühle oder Mixer sein müssen. So, jetzt haben sie überlegt, ja was, ein Liedermacher ist er auch nicht. Und da haben die einfach Couplet-Sänger draufgeschrieben, obwohl ich kein einziges Couplet im Programm hatte. Ja, und als du dann Couplet-Sänger warst, hast du dich dann gleich als Lieder-Niedermacher bezeichnet? Ja, nicht gleich, das kam. Ich wurde dann immer natürlich bei den Auftritten angekündigt und die Liedermacher und Chansonsänger waren ja in der Begriff. Und dann hat man mich als Liedermacher angekündigt und das hat mich immer ein bisschen gewurmt, weil das nicht ehrlich war. Ich habe mir die Sachen zusammengeklaut oder ich habe original gesungen, irgendein Lied, was mir gefallen hat. Und da kam ich auf die Idee, bitteschön, wenn er irgendwas mit Liedermacher unbedingt ansagen müsst, dann sagt Liederniedermacher. Da gab es doch ein Programm von dir. Das. Ja, und ich habe dann einen Fördervertrag gekriegt von der Konzert- und Gastspieldirektion, nachdem ich den Berufsausweis hatte. Von sage und schreibe 25.000 Ostmark. Das war ein Hammer gewesen. Und da wollte ich mir Leute suchen von der Pfeffermühle, Texte, dass mir jemand Texte schreibt, Regie und alles. Und das hat ein penetranter Grubi, sage ich jetzt mal, oder Fan, der hat organisiert, dass der Demmler zum Fasching gekommen ist und mich mal an. Du musst den unbedingt den Wachenschwanz mal anhören. Dann hat der Demmler hat ja auch zu jungen Frauen da auch eine gesunde Verbindung gehabt. Und ja, da nicht war nur eine gesunde, ne? Muss, ja. Vor allem dort, wo es Geld gab. Wo es Geld zu holen gab, war Demmler auch zugange. Und ne? Wo es Schnitzel gab oder Essen gab. Ja, also der hat mich da, der hat es in den ersten Durchgang habe ich beim Dietmar Vogt gemacht in so einem Kulturhaus in der Karl-Heine-Straße. Und da gab es vorher Essen und das war ein Dankeschön für die ganze Truppe. Und da habe ich... sollte ich mein Programm machen und er wollte sich das mal anhören. Und da hat er sich hofieren lassen, hat gegessen und hat sich dann verabschiedet. Er hat also das Zeug, was er mir geschrieben hat, sich nächst selber nicht angehört. Okay, wir hören den nächsten Song, den Tiger ja. Von Clemens Wachenschwanz. Yeah. Es ist immer alles schlimmer, als du glaubst. Hört mir zu, seht mich an, ich bin noch nicht taub. Ich sollte Erfolg raffen, ich sollte ein Nest schaffen und immer schnurren. Ich sollte dein Tiger sein, ich sollte dein Sieger sein und niemals knurren. Immer voll abzocken, immer voll abrocken und bei dir schmeicheln. Immer den Punkt backen, das Leben knacken und dich sanft streicheln. Ich sollte am Handy plappern, ich sollte am Bämbel knabbern und bei dir schmusen. Die große Welt fangen, das große Geld langen und niemals losen. Das soll eine Tenorposaune sein. Wir haben ja früher alles immer selber gemacht, ne? Ich wollte ja auch bescheißen, ich wollte mich durchbeißen und an dir nuckeln. Den großen Max machen, ganz groß ablachen und mit dir schnuckeln. Ich wollte der King sein, ich kriegte das Ringlein voll durch die Nase. Ich wollte der Tiger sein, ich wollte der Sieger sein, ich war nur der Hase. Es ist immer alles schlimmer, als du glaubst. Hey. Hört mir zu, seht mich an, ich bin noch nicht taub. Es ist viel schlimmer, denn einmal ist immer voll das Maß. denn der Super-Tiger beißt dann viel lieber voll ins Gras. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, wow. Also, Clemens, du bist vom Automateneinrichter über den Diplom-Sportlehrer, über den Sportoffizier Oberleutnant Wachenschwanz zum Couplet-Sänger, zum Profi-Couplet-Sänger in der Leipziger Liederszene gekommen. Was gab es danach an Programmen, Tourneen und gab es Preise? Ja, es war so, dass ich nie Premiere gemacht hatte, bis 1994. Daher war das erste, war ja das Thema, Nauf geht's nur von unten, hieß da mein Programm. Und dann immer wieder mal versucht, Premieren zu machen. Was hast du noch gefragt gehabt? Tourneen? Tourneen, nee, das habe ich nicht. Nee, ich habe diese Sterntourneen gemacht, also nach Cottbus, ja. Ja, mit einem Benzinkanister hinten drin aufgetreten und wieder zurückgefahren. Ich bin überall, so immerhin, ich kannte jeden Kilometer der DDR mit Hotels. Das war nicht so, das konnte man nicht bezahlen, da wäre die Gage ja fast weg gewesen. Ja, und da bin ich da so einfach immer losgefahren. Okay, du hast mit verschiedenen Textern zusammengearbeitet, unter anderem mit Bernd Weinkauf, Conny Molle und Matthias Biskupek. Was ist bei rausgekommen? Ja, ne, zum Beispiel der Tiger ist von Matthias Biskupek. Ich habe den immer, das mit Matthias, das war eine besondere Zusammenarbeit. Ich habe den immer erzählt und der hat dann ein bisschen was Literarisches, Wertvolleres draus gemacht als meine Erzählung. Und die Conny Molle, die hat ja nur feste Texte geschrieben. Die konnte ich aber nicht durch mich durchlassen. Das habe ich nicht geschafft. Ich konnte mir die nicht merken, die waren gut. Aber ich bin mehr so ein Typ, der erlebt, der sieht, der beobachtet. Und der muss, ich muss das alles durch mich durchlassen. Und wenn das dann rauskommt, dann ist es authentisch, dann fühle ich mich wohl. Und dann stimmt es auch für die Leute. Und Conny Molle hat, und der Hansa Molle, der hat mal versucht, Regie zu machen. Und das ging auch total in die Hose, weil ich mir die Texte nicht merken konnte. Du bist also nicht regierbar oder regierbar. Nein, ich bin, ich habe auch zum Beispiel dieses Programm Lieder Niedermacher, was mir Demmler geschrieben hat, dann ein Teil davon habe ich mal dem Bernd Lange vorgesungen. Im Mixerkeller hatte ich mal einen Auftritt, da habe ich mal die ganzen Lieder versucht zu singen und da kam der freundschaftliche, liebevolle, kritische Satz, Clemens singt einen Scheiß. Also wir sind jetzt im Profibereich der DDR und da gab es ja also die Bezirke und da gab es die Generaldirektion, die Zentrale in Berlin, Generaldirektion für Unterhaltungskunst, und da gab es eine Abteilung Chanson Liedermacher und du bist Mitte der 80er tatsächlich mal da hochgefahren zu so einer Versammlung, um deine ganzen Ostkollegen da zu treffen? Oder? Ja, naja, das war aus der Not geboren, weil ich wollte gerne an diesem jährlichen, heute würde man sagen, Woche Workshop der Kabarettisten in Gera war das jedes Jahr, teilnehmen. Da haben die Mixer und die ganzen aus den großen Städten, die Kabaretts trafen sich da, haben sich da ausgetauscht. Da habe ich einen Antrag gestellt bei der SED-Bezirksleitung und die haben das abgelehnt. Ich durfte da nicht mit und ich habe mich aber als Einzelkämpfer da so allein gefühlt. Da dachte ich, da musste halt zu diesem Komitee nach Berlin fahren. Ja. Ich dachte, da gibt es auch so einen Austausch. Die Liedermacher und Chansonsänger kamen da zusammen. Ja. Ja. Und ja, und die haben natürlich aber mich, weil ich ja kein reiner Liedermacher war oder Chansonsänger, sondern mehr so aus dem Bauch die Leute unterhalten habe und die Lieder gesungen haben, die mir gefallen, haben die mich nicht so richtig ernst genommen. Aber für mich war das ja schön. Vielleicht lag es auch am Dialekt, weil du hast ja einen Dialekt gesprochen, den es in der DDR gar nicht gab. Ja, das habe ich aber. Oh, Entschuldigung. Das war nicht geplant. Der Dialekt, das war ganz eigenartig. Das habe ich erst nach der Wende gemerkt, mein Dialekt. Man bildet sich ja ein, wenn man so einen Dialekt wie ich spricht, dass man Hochdeutsch redet. Ne? Das geht ja anderen auch noch so. Ja. Und dann fingen die an, nach der Wende zu sagen, einer mal, sag mal, wieso machst du die Ossi so fertig? Und ich habe immer geteilt. Ich habe erst uns zur Brust genommen und dann waren die Wessis dran, wie wir so gesagt haben, ne? Die Bundis damals. Ja, und da habe ich erst mal mitgekriegt, dass der hat gedacht, ich komme von der Überbank. Ja? Na, okay, wir haben jetzt deinen Frankensong. Ja. Ja? Das passt doch jetzt, oder? Das hat mir auch der Matthias Biskupek den Text so nach meinen Erzählungen geschrieben. Okay. Wo ragt der Nadelbaum ganz ohne Nadel? Wo steht die Jauche mir schon bis zum Rand? Wo siehst Krampfadern du an allen Waden? Oh, ich liebe dich, mein Frankenland. Oh, Lady, oh, die, ihr kennt doch das schon, ne? Oh, Lady, oh, die, da müsst ihr durch jetzt. Oh, Lady, oh, ist ja der Hund, war ja überall dabei. Heidi, Heidi, oh, die. Oh, Lady, oh, die. Oh, Lady, oh, die. Oh, ich liebe dich, mein Frankenland. Hörst du der Frauen Schrei aus dunklen Gassen? Es ist der Triebtäter am Wegesrand. Juhu! Siehst du das Blaulicht ziehen in Demomassen? Oh, ich liebe dich, mein Frankenland. Und alle jetzt los! Oh, Lady, oh, ich hör sonst nicht auf. Oh, Lady, oh, die. Oh, Lady, oh, da und, na, Heidi, Heidi, oh, die. Und nochmal. Oh, Lady, oh, na, also. Oh, Lady, oh, die. Echo. Oh, ich liebe dich, mein Frankenland. Wo klopft man feste sich drauf auf den Kopf? Wo klatscht man Türken schnell mal an die Wand? Wo sticht man gern hinein in Nachbars Kropf? Ne, euch muss ich das eigentlich gar nicht erklären. Den anderen muss ich immer erklären, dass ich aus einer jodarmen Gegend komme. Ne? Wir hatten ja solche Schilddrüsen. Ich dachte immer, das ist er dabei, war das die Schilddrüse. Ne? Oh, Lady. Wir waren zwar jodarm, aber nicht jodlarm. Oh, Lady, Jodi. Oh, Lady, zum Abschluss, los, ja. Ja. Oh, Lady, Jodi. Oh, Lady. Mein Frankenland. Olé! Ja! Olala! Bevor wir jetzt den Sprung machen in die neue gesamtdeutsche Zeit nach 1990, nur kurz Folgendes. Chanson-Hauptstadt Europas ist Paris, ohne Zweifel. Und unsere Diva Anja Sokolowski-Beschatzkaja als Schirmherrin dieser Sendereihe, sozusagen als amtierender Spatz von Paris, hat sich großzügig herabgelassen, die Leipziger Liederszene auf ihrem Silbertablett zu servieren. Nicht zuletzt, weil sie von der Ausstrahlung der Interpreten überzeugt ist. Ja, stark. Ja, und Wien als zweite europäische Liedmetropole mit 150-jähriger Tradition von Qualtinger bis Georg Kreisler. Es war nicht einfach und billig auch nicht, Gutachter aus Wien hierher zu holen zu unserem letzten Chanson-Café in der Stötteritzer Margarete. Und jene, die du, Clemens, völlig blauäugig als Vicky Leandros angemacht hast, Die Frau vom Wiener Presseagenturchef Dr. Temmel, die war ja zum Glück begeistert von dir und von Hubertus und der Sachsen, die war auch. Na, da habe ich mir gedacht, wenn die euch als First Europe Class Künstler bezeichnet, dann kann man durchaus mit euch auch eine Sendereihe bei Radio Blau machen. Ja, du, das war aber Zufall. Die sah wirklich aus wie die WGW anders. Ich musste da reagieren. Das ging gar nicht vom Gefühl her anders. Ja, und wenn schon international, dann bringen wir jetzt einen Song von dir auf Französisch. Ach, ich liebe Französisch. C'est bon, oder wenn ich das richtig... C'est bon. Oh, c'est bon. Ja, wir aus deutschen Kabarettisten sind nicht ganz so verwöhnt. Solange drei ist es klatschen, singen wir weiter. C'est si bon auf Chaise Longue. Ich träumte schon mal davon. Mir dauert's zu long. Da traf ich Gaston. Er trug ein Blouson und er lutschte Bonbon. Er sah auf mein Chaise Longue. Da schmiss er 40 Blouson und auch Bonbon, räumte weg den Karton, verlor die Fasson, c'est si bon. Kommen wir zur gesamtdeutschen Kabarett- und Liedermarkt. Du hast seit 1985 jeweils zur Frühjahrs- und Herbstmesse in der großen Schenke vor Messegästen, also 10 Abende Publikum. 10 Abende. Ja. Nachdem die Westsippschaft sich vollgefordert hatte, standest du auf dem Programm. Welche Erfahrung hast du damals gemacht, Mitte der 80er? Ja, das war für mich unwahrscheinlich harte Schule gewesen, weil die saßen an Tischen, haben gegessen und getrunken. Und das waren ja unsere Kabarettisten gar nicht gewohnt. Wir waren ja in Stuhlreihen, Mixer, Pfeffermühle und. Ja, und das war eine harte Zeit, aber im Nachhinein bin ich so dankbar. Ich habe quasi in der DDR-Zeit unter Westbedingungen gearbeitet. Die haben mir da ins Programm reingequatscht. Die wollten mir natürlich auch so Klassenklonentypen die Butter vom Brot nehmen. Ja. Und da fällt mir gerade ein, also ein Beispiel, da hat mich einer plötzlich mal mitten ins Programm rein, ohne dass ich da eher einen Ansatz hatte, der wusste genau, dass ich von hier kam, auch von hier erzählt habe, ganz laut gebrüllt, na sag mal, du kleiner DDR-Unterhaltungskünstler, was hast du denn nun schon von der Welt gesehen? Totenstille. Ja, und da habe ich Gott sei Dank meinen Bauch, der reagiert, wenn ich da lange überlegen müsste, was sagst du jetzt? Das war so heftig gewesen für mich und die Leute haben das auch so empfunden, dass das unverschämt war. Naja, du bist eingesperrt und der macht es noch über dich lustig. Genau. Und da habe ich dann einfach aus dem Bauch raus plötzlich so hochdeutsch, wie ich hier reden konnte, gesprochen und haben gesagt, wissen Sie, junger Mann, ich habe manch Persönlichkeit ihrer Couleur kennengelernt. Der hatte die ganze Welt gesehen und war trotzdem so ein Arschloch. Und da hat die Kneipe getobt und der hat natürlich dann nicht mehr gesagt. Ich dachte so, auf so eine grobe Geschichte gehört auch ein grober Keilschluss aus. Ja, ja. Das muss man mit dem Gefühl regulieren, glaube ich. Deine Spontanität hat dich mehr oder weniger oft über solche Situationen hinweggeholfen. Nach der Wende warst du dann Rundfunkmoderator beim MDR und die Sendung hieß Kalenderblatt und Radio Energie hast du auch befeuert, oder? Ja, das war erstmal Energy, wie man so schön deutsch sagt, die wollten Wählerwanderung erreichen. Die hatten mich gehört und haben gesagt, sag mal, willst du nicht für uns da mal so einen Samstagvormittag, drei Stunden, 9 bis 12, Wochenschau mit Wachenschwanz hieß das da. Und da hatte ich immer so kleine Takes, Männerecke, Frauenrunde und umgedreht und habe Kollegen mit eingebaut. Ich hatte ja dann CDs von Hüsch. Ja, wenn da was Christliches in der Woche passiert ist, da hat er seinen Tee gemacht, der Gott ist aus der Kirche ausgetreten, oder ich habe Polt eingebaut oder andere Kabarettisten, immer in so zwei bis maximal drei Minuten. Und da habe ich da ja diese Sendung gemacht. Und dann hat sich aber rausgestellt, nach einem halben Jahr, die Wähler, die Hörer sind nicht gewandert. Aber mich haben manche angesprochen, die haben gesagt, sagen Sie mal, was sind Sie das, Ihre Stimme? So ältere Leute, mein Alter, ist das Ihre Stimme? Sind Sie da im Rundfunk? Da sage ich, ja, Energy. Ich sagte, ja, wir hören das immer. Und da sagen die Kinder aber immer abschalten. Ich habe gesagt, halt, das ist was für uns. Die Kinder haben gesagt, abschalten. Die Kinder wollten ja Energy, die wollten ihre Musik hören. Ja. Und ich habe da ja auch als kleine Besonderheit wurde mir gestattet, dass ich jeweils nach meinem Take, den ich gestaltet hatte da, immer Musik selber einen Titel einbringen. Da habe ich natürlich Ray Charles, Westernhagen. Und war alles, was auch abging. Ich musste mich natürlich ein bisschen einbinden. Aber nicht diese nur Jugendmusik. Ne? Mhm. Ja. Deine Auftritte im Vereinigten Deutschland führten dich dann auf immerhin so renommierte Bühnen wie das Mainzer Unterhaus, den Paulaner in München, Ottis Schlachthof und andere. Ja, da hatte ich das Glück. Ich hatte von 98, wo ich den dann Thüringer Kleinkunstpreis gekriegt hatte. Hast du uns bis jetzt verschwiegen. Ja. Was war da? Du hast vorhin schon mal angesprochen. Ja, das war nichts weiter. Ich habe da halt in meiner Heimat, macht man gerne, im Meiningen mehrmals Programm gemacht und der Kulturchef der Stadt, der das in erster Linie mit befürwortet oder anregt oder ankurbelt, der hat eben dann mir das Ding, also so, na, wie man das halt so... Also als Franke bist kriegt. Du dann doch noch Thüringer geblieben. Bin ich, ja. Obwohl du ja in Sachsen lebst, ne? Ja. Zum Glück ist die Kleinstaaterei nicht ganz so. Ich habe den Franken auch nicht groß raushängen lassen. Das ist mal das Frankenlied oder so. Aber ich musste eben immer wieder erklären, wenn ich irgendwo anders hinkam, dass das fränkisches Gebiet ist und deswegen mein Dialekt so ist und dass diese Südthüringer Enklave da ist, so dieser Zipfel da. Ja. Okay, es gibt da einige Szene-Promis, durchaus bekannte Herren, die dich ins Herz geschlossen haben, unter anderem ein Matthias Repiskus, der sagte über dich, du seist ein Meister des Erzählkabaretts, der mit seinem Brachialbariton schier Gläser zum Zerspringen bringt. Also das ist doch wirklich, also du hast da hier... Ja, das ist, absoluter... der kam vom Theater aus Frankfurt und ist dann in Würzburg gelandet, bei Sommerhausen genau gesagt, in so einem kleinen fränkischen Dorf. Und dort hatte der eine Kleinkunstbühne. Jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ist ja egal. Jedenfalls hat er dort die ganze Bundesliga dort. Die haben alle, die machen ja, im Westen gab es ja Solisten, was es bei uns nicht so gab. Und dort ja fast nur Solisten, außer Münchner Lach und Schieß und Düsseldorfer Komödien und Berlin noch. Da hat er dort einfach... Mal gingen die alle vorbei dort bei ihm und er hat auch die Programme von den Leuten, von den Kabarettisten Urban Briol, Mittermeier, ja Arnold Frading geht auch heute noch hin, die kommen mit ihrem Textbuch an und der klopft die also sattelfest und dass die Bilder stimmen, alles ganz also der genau. Der korrigiert das dann nachher noch. Der ist also ein bisschen als Schleifer bekannt, aber es ist im positiven Sinne zu sehen. Und die Agentur, die ich da hatte, 3 Jahre, der mich auch unter anderem hier im Mainzer Unterhaus und der hat mich da überall untergebracht. Der hat gesagt, du musst dort mal hin. Ich organisiere einen Auftritt Und der kann dir mal weiterhelfen von der Qualität. Du bist also nach der Wende ganz gut im Geschäft gewesen bei Rundfunk und hier bundesweit auf. Naja, das klingt jetzt so komplex. Es war erst in erster Linie der Rundfunk. Kabarett war bei uns im Osten, da waren die Leute, sind weggefahren, ja, oder haben sich zu Hause die Feed-Shows angeguckt. Ja, und da war mit Kabarett nicht so viel. Wir wussten ja auch nicht, was wir erzählen sollten. Ja, ich habe in der Rosenschenke nicht Verzweiflung, sondern aus der Situation heraus gesagt, Leute, wir müssen trotzdem Kultur machen. Da habe ich so eine Kneipen-Klavier-Klimperkiste gemacht und habe da geklimpert, einmal im Monat, den dritten Donnerstag war das immer. Und habe gesagt, so, wir machen heute so einen gemütlichen Kulturabend, nach dem Motto, jeder blamiert sich so gut, wie er kann. Und jeder Tisch, da habe ich so diesen alten DDR-Diktus benutzt, jeder Tisch bereitet einen Kulturbeitrag vor. Ein Lied, ein Spiel, ein Gedicht, irgendetwas, was euch so einfällt. Und ihr müsst keine Angst haben, ja, ich moderiere das. Nochmal zu den Promis, die was über dich gesagt haben. Ein nicht ganz unbekannter Bayer ehrte dich mit dem Satz, vor dem Wachenschwanz, Clemens, ziehe ich den Hut. Und sage, Clemens, Respekt, dein Polt Gerhardt. Und man bezeichnete dich auch noch als Naturtalent und Bühnenkraftwerk. Zu viel der Ehre oder zu wenig? Ja, so detailliert gesehen stimmt das schon irgendwo. Aber ich habe mir nie groß was eingebildet. Ich habe immer versucht, dann ganz real ranzugehen. Und das mit dem Gerhard, das war eine glückliche Geschichte, dass wir uns kennengelernt haben. Erzählst du die noch, bevor wir dann mit dem Song Zu wenig reingehen? Ja, kann ich machen. Der hatte uns, der war ja vorher mal mit alleine hier auch in der DDR im Kabarett da. Und der hat, als die Wende losging, dann sofort Interesse gezeigt an den Künstler. Stammtisch Gockelmosch, den es gab, da waren also alle, also nicht alle, sondern Kabarettisten so, Bernd Lange, Gunter Böhnke, es waren Grafiker dabei, Maler, Matheuer und wir haben uns da jeden Montag getroffen in der Pfeffermühle im Club und Gerhard hat er sich angekündigt, er hat gesagt, interessiere mich für euch und ich komme da mal ran, mit seiner Frau kam er und da haben die Verantwortlichen von uns da, ich weiß nicht wer, haben die den Journalistenclub gemietet, weil dann wir waren so 30 insgesamt, aber montags immer so zwischen 10 und 12 nur da und der Müller war zu klein und da ritten wir dort ein, der Gerhard mit und stürzten sich natürlich alle auf ihn drauf und mir war das ein bisschen zu doof, ich habe mich mit meinem Rotwein in die Ecke gesetzt und nach 2 Stunden kam er zu mir und sagte, und wer bist denn du? Und da hat er meinen Dialekt gehört, hat er sich erstmal gewundert. Und durch die Sprache, durch den Dialekt hatten wir da, ich sage jetzt mal so in Anführungsstrichen, schon so ein bisschen so eine landsmannschaftliche Verbindung. Ne? Und heute verbindet euch a wonderful friendship. Ja, er sagt, wir sind befreundet, aber wir sehen uns natürlich zu wenig. Ja. Also das müsst ihr, Freundschaft pflegen, in dem Sinne intensiv geht das nicht. Das ist 450 Kilometer weg. Okay, zu wenig. Ich habe wohl 100 Frauen geliebt und es waren wohl 100 zu wenig. Denn meine Liebe ist fast grenzenlos, ist die eines Dieners zum König. Sie gaben mir Freude, sie gaben mir Trost und ich war manchmal sogar fast selig. Geborgenheit fühlte ich in ihrem Schoß, doch zum Glücklichsein war es zu wenig. Ich küsste ihre Jungfräulichkeit und ich liebte die Weiber frenetisch. Ich umarmte sie in ihrer Einsamkeit, doch für Zweisamkeit war es zu wenig. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na einem Partner für immer und ewig, der sich voll und ganz ihnen hingeben kann. Doch das war mir zu viel und zu wenig. Mit Arndt Vogel verbindet dich eine Bühnenseelenverwandtschaft. Du bist mit ihm häufig in der Kurz- und Kleinkunstbühne Jena aufgetreten, mit einem Anteil von über 30% spontanen Programmteilen. Das geht doch gar nicht. Jeden Abend 30% neu und das ad hoc? Doch, das geht. Das war zweimal zwei Jahre. Wir hatten zwei Programme, die sind dann zwei Jahre gelaufen. Natürlich nicht ausschließlich. Die haben ja auch eigene Programme gehabt. Ja, das Faszinierende war, ich habe das noch nie erlebt, als Amateur, der Quereinsteiger, so mit Schauspielern, mit allem, keine Ahnung. Ich habe einfach nur immer große Lust gehabt zu singen und zu erzählen. Und er sieht vollkommen anders aus als ich. Er ist ein schöner Mann mit vollem Haar. Und ich, wir hatten eine schöne Rollenverteilung. Ich war der ein etwas oft gewaltintellektuell und sehr anspruchsvoll. Und er hat diesen sächsischen Witzenerzähler gegeben. So, und wir haben uns dort auch immer wieder im Programm, wir hatten einen Faden, aber eben da fragte der einen plötzlich in der Weihnachtszeit, du sag mal, was hast du deiner Frau zu Weihnachten gekauft? Ich sage, wie bitte? Ich habe gesagt, pass mal auf, das war nicht ausgemacht, dass wir hier Privates auf der Bühne hier. Und da fiel mir aber ein, ich hatte vorher schon mal was Privates erzählt. Dann habe ich gesagt, na gut, ich habe da vorhin mal was erzählt, aber das war die Ausnahme, das möchte ich jetzt nicht hier ausweiten. Und da haben wir uns richtig bekriegt ein bisschen. Und er hat die Leute immer angemacht und ich habe dann eine zweite Ebene mal, das hat sich aber alles so ergeben, das war nicht geplant, eine zweite Ebene aufgemacht, bin dann zur Seite, das war also so halbrund, das Publikum um die Bühne rum, und bin zur Seite, habe gesagt, das, sag mal, das kann man doch nicht machen, dass man den Typen da so, die Leute so anmacht. Da habe ich gesagt, Arndt, hör doch mal auf, lass die Leute in Ruhe, Mensch, die wollen zuhören. Und das war also wirklich aus dem Bauch raus. Und ich habe da mal was gebracht und er. Und dann fanden wir immer irgendwie, und das hat uns einen Riesenspaß gemacht. Wir haben nach jedem Abend dort auch Manöverkritik gemacht. Und das Kuriose war, deswegen kam ich auf das große Wort Seelenverwandtschaft, das ist ein sehr großes, was der eine gesagt hat als Kritik oder als Bemerkung oder Auswertung, wie man das nennen will, das hatte der andere gedacht. Und dadurch konnten wir miteinander blind uns andere Themen plötzlich oder mal ein Problem mit dem Publikum oder so. Mir sind auch die Leute ein bisschen angegangen. Und ich habe dann immer so ein bisschen auf den Niveauvollen gemacht. Ich musste mich am Anfang da immer sehr zusammenreißen. In der zweiten Hälfte konnte ich dann auch meine Urigkeit dann auch so rauslassen. Ist mal schön zu hören, wie Künstler so miteinander umgehen, weil diese Tricks, die packt ja sonst eigentlich keiner aus, ne? Ja, aber eine Voraussetzung, das haben wir dann beidseitig gemerkt, du darfst keine Probleme mit dem anderen haben. Damit nicht unbewusst du dort Schläge austeilst oder irgendwie unfair oder unter die Gürtellinie. Wir haben uns gemocht, lieben zwischen Männern, da komme ich in eine falsche Schiene. Aber wir wirklich, und dadurch konnten wir improvisieren, ohne dort in irgendwelche Kanäle reinzukommen, wo die Leute dann die Nase gerümpft hätten. Okay, du hast mir mal sinngemäß gesagt, den Satz von dir zitiere ich mal so sinngemäß, bevor wir die neue Kraft spielen. Es ist ein Glück, Musik machen zu können und dieses tolle Gefühl, es mit den Menschen zu teilen. Wenn jetzt das dein musikalisches oder künstlerisches Credo ist und du jetzt erstmal nichts dazu sagen willst, nach dem nächsten Song hast du Gelegenheit, ja? Ja, machen wir schon. Ein schönes Wochenende. Hast du schon einmal daran gedacht, wer dich umsorgt bei Tag und bei Nacht, wer dir das Haus bereitet und schmückt, dich nach der Arbeit mit Liebe beglückt? Die Menschen gehen oft nebeneinander her und nehmen den Alltag erstaunlich schwer. Der Mann muss hinaus ins feindliche Leben, muss lügen, betrügen, modden und stehlen. Doch wer gibt ihm täglich die neue Kraft, damit er den Horror des Lebens schafft? Er weiß es und sagt jetzt genau, das alles schafft meine Frau. Hast du schon einmal daran gedacht, wer dich umsorgt bei Tag und bei Nacht, wer dir das Haus bereitet und schmückt, dich nach der Arbeit mit Liebe beglückt? Manchmal geht's drunter und öfter noch drüber, und selten kommt mehr als ein bisschen nur rüber. Der Nachbar, der Sauhund, ist ein Sadist, so wie du selber unerträglich bist. Doch wer gibt dir täglich die neue Kraft für diesen Krieg gegen diese Nachbarschaft? Er weiß es und sagt jetzt genau, das alles schafft meine Frau. Doch wer gibt dir täglich die neue Kraft für deine lebenslängliche Einzelhaft? Du weißt es und sagst jetzt genau, das alles schafft meine... Na komm, sag's um. Du bist lange im Zentralkabarett aufgetreten. Hat nichts mit Zentralkomitee zu tun? Ja, die letzten 5 Jahre. Nein, nein. Es muss übrigens in den Leipziger Kabaretts ein Koffer stehen. Echt? Ja, da sind größere Summen drin. Man vermutet 6-7-stellige Beträge. Kannst du den, wenn du den siehst, mitbringen? Wenn du da mal so einen Koffer siehst. Na, weißt du genau, in welchem Kabarett oder so? Ja, das, ich meine... Ich bin in der Pfeffermühle. Ja. Am Mittwoch. Müssen wir mal sehen. Das sind ja eigentlich die Fördergelder der Leipziger Kabaretts drin. 20 Millionen nimmt man an. Was ist das? Und ich ist das ein Fake schon, jetzt? Naja, ich habe schon beim Kulturamt nachgefragt, aber bisher haben die mit der Summe nicht rausgerückt. Das scheint da schon ein geheimer Deal zu sein, aber... Die Kabaretts haben das Geld ja eigentlich nie gebraucht. Die Häuser waren voll, die Einnahmen üppig. Aber weißt du, die Liederszene könnte eigentlich damit... Hast du da wirklich angefragt? Hast du eine Antwort gekriegt? Ja, nee, bis jetzt nicht, aber... Du, das Akademiker, ist kein Quatsch jetzt, was Akademiker, du erzählst. Ja, Akademikerkeller kommst du nicht zufällig mal. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch. Ja, da bin ich sowieso. Jetzt ist Lachmesse, da bin ich nach den Veranstaltungen immer wieder mal in dem Keller. Guck mal. Und wenn jemand von unseren Hörern weiß, wo der Koffer ist, am besten gleich hier vorbeibringen bei Radio Blau. Weißt du, wie der aussieht? Keine Ahnung, aber es ist viel drinnen. Ne? Also so ganz leicht wird er nicht sein. Clemens, das ist ja wie ein Krimi hier. Ja. Wahnsinn. Clemens, zum Schluss dein aktuelles Programm Gardinenpredigt. Premiere war vor 2 Wochen in der Johanneskirche in Dösen. Worum geht's da? Ja, ich habe mein Blues-Programm. Ich denke, mich tritt der Blues für die Bühnen und. Und ich habe gespürt und gelesen, dass die Kirche sich aufmachen will, muss, sonst geht sie unter. Schorlemmer und der Pfarrer Wolf haben da große Artikel in die Zeitung gesetzt. Und ich bin zufällig schon seit dem Anfang des Jahres auch in mehreren Kirchen mit meinem Programm gewesen, in so einer Liedertour und auch ansonsten schon, und fühle mich dort wohl. Und da kam ich auf die Idee, Manometer, die Kirche ist reif fürs Leben jetzt. Die wollen das endlich akzeptieren, was da passiert. Das 2000 Jahre alte Programm scheint doch nicht mehr so zu funktionieren. Und ich bin reif für die Kirche. Und ich gehe dort rein. Es ist ein wunderbarer Programmtitel, finde ich. Gardinenpredigt für den Herrn und die Dame. Die Dame. Ja, und da sage ich mir so, der Wachenschwanz, ich bin ein Heide, ein Gläubiger, ein Konfirmierter und ein Jugendgeweihter. Mit anderen Worten, ein großes Durcheinander. Und ich versteige mich in den Gedanken, Gott könnte eventuell, ich als Ungläubiger, ja, könnte eventuell, dem könnte das gefallen, dieses Chaos. und singend die Welt dann noch ordnen oder die Unordnung hochleben lassen. Und da habe ich 90 Minuten Programm gemacht. Ein großer Spaß. Ich provoziere nicht, ich mache die Kirche nicht fertig. Ich tue aber auch nicht missionieren, sondern ich gehe von meiner Biografie, gehe ich die Punkte lang, wo ich mal Berührung hatte mit der Kirche. Ich gebe gleich mal die nächsten Auftrittstermine durch. Im Laden auf Zeit, Kohlgartenstraße 51, am 20. Oktober und 15. Dezember jeweils 20. Da ist das Bluesprogramm, ist da, ja. Ah, das ist das Bluesprogramm. Das Bluesprogramm. Die Kirche muss ich erst noch richtig von innen aufrollen und in das Netzwerk eindringen, da bin ich gerade dabei. Die haben so viel Wachenschwanz jetzt, das ist schwierig, ne? Wir haben jetzt noch einen Rausschmeißer, 5 Kilometer von zu Hause. Wieder noch ein Text von Matthias Biskupek. Und wir verabschieden uns von den Hörern und danken für den Lauschangriff an den Radioapparaten. Und wir bedanken uns ganz herzlich bei Radio Blau, dass wir hier zu Gast sein durften. Ja. Vor allem bei Hilmar, der neben mir an den Reglern steht und gleich den nächsten Song hochregelt. Ohne den werden wir gar nichts hören. Ja. 5 Kilometer. Jawohl. 5 Kilometer von zu Hause. 5 Kilometer von zu Haus. Schon als Junge in der DDR hatte ich es nicht so schwer. Nur in einem Land zu sein, das hielt ich aus. Gleich am Berg, so heißt mein Ort, wollte immer von dort fort. Und wär's nur 5 Kilometer von zu Haus. Ach, wär ich doch nur schon heut in der Kreisstadt, die so weit, denn die war auch 5 Kilometer von zu Haus. Und als ich dann 12 war, hab ich meine erste große Wanderung gemacht. Bis auf den großen Gleichberg bin ich gekraxelt und hab unser Haus von oben gesehen. Es war klein wie ein Fliegenschiss. Ich habe es kaum erkannt, denn ich war 5 Kilometer von zu Haus. Und dann hab ich alle Nester betingelt, auch rund um Leipzig. Von Markranstädt bis Waren, sogar in Dösen war ich, habe ein bisschen rumgedöst, so wie Stadtroda hier, ja. Man hat alles mitgenommen und habe all in dieser Zeit unsere billige Salami gegessen und mich in den weiten, weiten Westen gesehnt. Doch ich war immer nur 5 Kilometer von zu Haus. Ich war immer nur 5 Kilometer von zu Haus. Nun hab ich so viel gesehen, wohin soll ich jetzt noch gehen? Ryanair und Hapag-Lloyd, Tag ein, Tag aus. Badumba-dumba war im Frankenreich und Bonn, auf Mallorca mich gesonnt, mehr als 5 Kilometer von zu Haus. Und ich wünscht mir, ich könnt heut wieder träumen, so wie einst, von den 5 Kilometern bis nach Haus. Von den 5 Kilometern bis nach Haus. Meine lieben Hörerinnen und Hörer, das war Und Spittels musikalische Irrfahrt mit Clemens Wachenschwanz, dem singenden Diplom-Sportlehrer und Kabarettisten am Klavier et en plus Lieutenant décoré. Genau 2 Finger überm Chemie. In der nächsten Sendung im November gibt es eine Überraschung. Christian Oberg oder Fried Wandel, wie er sich auch nennt, der Erfinder der Mittelalterszene, wird live im Sender sein. Seine legendäre Band Tippel Klimper, heute aufgesplittert in Corvus Corax, Tanzrot oder Instebote Tebelt, und andere Bands geben heute den Ton in der Szene an. Noch ein Veranstaltungstipp: Release-Party der DVD und CD zur Leipziger Liederszene wird am 2. Februar 2018 im Werk 2 stattfinden. Ja, und hier nochmal die nächsten Sendungen, die Beulenspiegels Irrfahrten auf Radio Blau am 8.11., wie gesagt, um 18 Uhr mit dem Erfinder der Mittelalterszene Fried Wandl. Am 20. November, 20 Uhr, Lautpoesie mit Karl-Heinz Heidegge. Und am 22. November um 18 Uhr Liederszene Teil 4 mit der Sachsen-Diva Katrin Tröndle. Und vielen Dank fürs Zuhören.